Ah, da klingelt es schon. Hallo? Warte mal, ist da diese Telefonaktion da? Ja? Hier, das ist der. Hab ich den jetzt mal an der Strippe, den Farpage? Ja, ich bin da mal am Telefon. Jetzt. Ja, pass mal auf, ich gebe mal acht, ich weiß nicht, was ich mal machen soll. Meine Frau, hier, die liegt nachts da, die fingert sich ein auf dich hier. Ich kann nicht mehr richtig bumsen, was machst du denn da? Ah ja, das Beste, was wir machen können, ich komme mal vorbei, ja? Und fick die halt mal richtig gut durch, ja, so. Und ich glaube, dann lässt sie sich halt von dir scheiden. Ja, hier, Alter, hier, wir müssen uns schon irgendwie arrangieren hier. Ich lasse dir mal meine Adresse da, ja? Naja, du lässt mir jetzt deine Adresse da und ich fick deine Frau halt mal durch. Alles klar, kriegst du ein paar Mark von mir, ne? Naja, okay. Okay, dann, ne? Wenn du deine Adresse gibst, rufst du halt nochmal an, ja? Okay, ne? Okay, ciao. Ciao.